Es ist nicht zu leugnen, der Steppenwolf war meistens sehr unglücklich. Und unglücklich konnte er auch andere machen, nämlich wenn er sie liebte und sie ihn. Denn alle, die ihn lieb gewannen, sahen immer nur die eine Seite in ihm. Manche liebten ihn als einen feinen, klugen und eigenartigen Menschen und waren dann entsetzt und enttäuscht, wenn sie plötzlich den Wolf in ihm entdecken mussten. Und das mussten sie, denn Harry wollte, wie jedes Wesen, als Ganzes geliebt werden und konnte gerade darum vor denen, an deren Liebe ihm viel gelegen war, den Wolf nicht verbergen und weglügen. In jene Zeit fiel auch ein außerordentlich heftiger, ja brutaler Zank mit seiner wieder aufgetauchten Geliebten, der das ganze Haus in Aufruhr versetzte und für welchen hallertags darauf meine Tante um Entschuldigung bat. Es tut mir aufrichtig leid, wenn ich Sie gestört habe. Es ist nur so, meine Freundin und ich, wir sehen uns selten und wir sind beide einsame und schwierige Menschen. Eine imaginäre, aber souveräne Welt stünde freilich auch den friedlosen Steppenwölfen, diesen beständig und furchtbar Leidenden, offen. Der Humor. Vielleicht die eigenste und genialste Leistung des Menschentums. In der Welt zu leben, als sei es nicht die Welt. Das Gesetz zu achten und doch über ihm zu stehen. Zu besitzen, als besäße man nicht. Zu verzichten, als sei es kein Verzicht. Alle diese oft formulierten Forderungen einer hohen Lebensweisheit ist einzig der Humor zu verwirklichen fähig. Als Harry Haller unsere Stadt verließ, ließ er nichts als ein Manuskript zurück, das er während seines hiesigen Aufenthaltes geschrieben hatte und das er mit wenigen Zeilen mir zueignete. Sie können damit machen, was Sie wollen. Ich habe lange geschwankt, bevor ich mich entschloss, die Aufzeichnungen auch anderen zugänglich zu machen. Aber diese wunderlichen, zum Teil krankhaften, zum Teil schönen und gedankenvollen Fantasien sind in meinen Augen ein höchst eindrucksvoller Versuch, seine Krankheit, die die große Krankheit der Zeit ist, ohne jede Beschönigung darzustellen. Es ist ein Gang durch die Hölle, ein bald angstvoller, bald mutiger Gang durch das Chaos einer verfinsterten Seelenwelt. Aber gegangen mit dem Willen, die Hölle zu durchqueren, dem Chaos die Stirn zu bieten. Auch mit dem Selbstmord wird dir, armer Steppenwolf, nicht ernstlich gedient sein. Du wirst schon den längeren, den mühevolleren und schwereren Weg der Menschwerdung gehen. Du wirst deine Zweiheit noch oft vervielfachen. Deine Kompliziertheit noch viel weiter komplizieren müssen. Statt deine Welt zu verengen, deine Seele zu vereinfachen, wirst du immer mehr Welt in deine Seele aufnehmen müssen, um vielleicht einmal zum Ende zur Ruhe zu kommen. Was für ein öder, unleidlicher Tag. Es war wieder einer dieser Durchschnittstage mit der laudicken Luft der zufriedenen Langeweile gewesen, die ich so wenig vertrage. Und missmutig und angeekelt von meinem bisschen Tagewerk beschloss ich, in die Stadt zu gehen und dem Gasthaus zum Stahlhelm das zu trinken, was trinkende Männer nach einer alten Konvention ein Gläschen Wein nennen. Bei einbrechender Dunkelheit trabte ich über den feucht beschlagenen Asphalt der Gassen, in dem sich die Laternenlichter träge spiegelten, und geriet in eines der ältesten Quartiere der Stadt. Da stand gegenüber eine alte, graue Steinmauer, zwischen einer kleinen Kirche und einem alten Hospital, auf deren rauer Fläche ich bei Tage oft meine Augen ausruhen ließ. Denn es gab wenige so stille, gute, schweigende Flächen in der inneren Stadt, wo einem auf jedem halben Quadratmeter irgendein Geschäft, ein Advokat, ein Barbier oder Hühneraugenheilkünstler seinen Namen entgegenschrie. Auch jetzt wieder sah ich die alte Mauer still in ihrem Frieden. Es ist etwas an ihr verändert. Ein kleines, hübsches Portal mit einem Spitzbogen in der Mitte der Mauer. War das immer schon? Ist es neu hinzugekommen? Alt. Uralt sieht es aus. 100 Mal habe ich das Tor schon gesehen. Und nie beachtet. Da sah ich über dem Portal auf dem Graugrün der Mauer einen Fleck matt beschienen. Und über den Fleck liefen bewegliche bunte Buchstaben, verschwanden, kamen wieder und verflogen. Jetzt haben Sie doch wahrhaftig auch diese alte gute Mauer für eine Lichtreklame missbraucht. Was steht da? Magisches Theater. Eintritt nicht für jedermann. Nicht für jedermann. Nur für Verrückte. Ich versuchte, die Pforte zu öffnen, doch die schwere alte Klinke bewegte sich auf keinen Druck. Und plötzlich war auch das Buchstabenspiel zu Ende. Hatte aufgehört. Traurig seiner Vergeblichkeit inne geworden. Mich fror. Und ich ging weiter. Durch die Marktgegend, wo alle paar Schritte ein Plakat hing. Oder eine Tafel warb, Damenkapelle, Varieté, Kino, Tanzabend. Aber dies alles war nichts für mich. Es ist ja für jedermann. Für Normale. Und suchte die kleine, altväterische Kneipe auf, in der sich seit meinem ersten Aufenthalt in der Stadt vor 25 Jahren nichts geändert hatte. Allein dafür muss man schon dankbar sein. Für diesen stillen Platz ohne Geschrei, ohne Musik. Bloß ein paar ruhige Bürger an ungedeckten Holztischen. Jeden von ihnen zog ein Heimweh, eine Enttäuschung, ein Bedürfnis nach Ersatz hierher. Und alle waren sie Trinker, vereinsamte und entgleiste Burschen wie ich. Stille Säufer über bankrotten Idealen. Während ich aß und trank, dachte ich sehnsüchtig zurück, wie hübsch die zarten bunten Buchstaben Irrlichter über die alte Mauer gegeistert waren. Und mir fiel das Gleichnis von der golden aufleuchtenden Spur ein, die genauso plötzlich wieder fern und unauffindbar ist. Da ist sie ja wieder. Die himmlische kleine Melodie. Ich hatte sie ganz vergessen. Wie lächerlich, dass ich mich in machtlosem Verlangen nach Wärme verzehrte. Einsamkeit ist Unabhängigkeit. Ich habe sie mir gewünscht und erworben. In langen Jahren. Sie ist kalt, oh ja, sie ist aber auch still, wunderbar still und groß wie der kalte, stille Raum, in dem die Sterne sich drehen.